58, Helmut Strasser test. Position, the living room. Variant V1, variant A1, all doors closed. Headphones on. Starting playback. Am 19. Februar 2020 erschoss der 43-jährige Deutsche Tobias R. in Hanau 9 Menschen. Zuerst tötete er in einer Bar Kaloyan Velkov, dann auf der Straße davor Fatih Saraculu, anschließend in einer benachbarten Shisha-Lounge den Eigentümer Sedat Gürbüz. So we played three different sounds three times. Wir haben drei verschiedene Aufnahmen dreimal abgespielt. One of them was this white noise. Eine davon war weißes Rauschen. Which was essentially an aid for our acoustic experts. Damit kann man die Aufnahmen vergleichen. Willi Viorel Paun verfolgte den Täter und wurde durch die Windschutzscheibe seines Autos von einer Kugel getroffen. Danach betrat der Mann einen Kiosk und erschoss Gökhan Gültekin, Mercedes Kerpatsch und Ferhat Unvar. In der angrenzenden Arena-Bar tötete er Said Nisse Hashemi und Hamza Kurtovic. Nach den 9 Morden fuhr Tobias R. nach Hause in die Helmholtzstraße. In seiner Wohnung tötete er schließlich seine Mutter und anschließend sich selbst. Forensic Architecture. Der Staatsgewalt auf der Spur. Feature von Lorenz Schröter. 11 Menschen starben in dieser Nacht in Hanau bei dieser rassistisch motivierten Anschlagsserie. Schon bald standen Ermittlungs- und andere staatliche Behörden in heftiger Kritik. Tobias R. war bereits als gewalttätig aufgefallen und durfte trotzdem Waffen besitzen. Der Polizeinotruf war nicht erreichbar. Die Verfolgung des Täters verlief unkoordiniert und chaotisch. Es dauerte Stunden, bis seine Wohnung gestürmt wurde. Im Auftrag der Angehörigen der Opfer ermittelt Forensic Architecture, was an diesem 19. Februar geschah. So we will have measurements of how this would sound outside the house, where we know police to have been at specific points in time. Wir haben nun alle Messungen, um zu bestimmen, wie es sich für die Polizei vor dem Haus angehört haben muss. With the helicopter sound and without the helicopter sound. So all these different variables will be taken into consideration to create different scenarios of audibility. Mit dem Krach vom Helikopter und ohne, so dass alle Variablen in Betracht gezogen werden können. Am Eingang des Kreuzberger Großraumbüros von Forensis, dem deutschen Ableger von Forensic Architecture, steht ein Regal mit Büchern, die im Gefängnis geschrieben wurden. Eine seltsame Mischung aus de Sade, Albrecht Speer, Oscar Wilde und Nelson Mandela. Auf dem Boden liegt schwarze Auslegware mit weißen Strichen, Gebäudepläne eines Foltergefängnisses aus einer früheren Ermittlung. An weißen Tischen sitzen die Ermittler, Mitdreißiger aus England, Italien und Griechenland vor ihren Bildschirmen. We are a counter-forensics agency. We aim to turn forensic investigative methodologies, which have for a very long time been the preserve of the state. Bob Trafford. Have been tools which only the state gets to use in its prosecution of civilians as part of the sort of forensic and juridical process. Wir sind eine forensische Gegenagentur. Wir nutzen forensische Methoden, die lange ausschließlich ein Mittel des Staates waren, um Zivilisten zu verfolgen, um Fehler der Staatsmacht aufzuspüren. We're interested to turn those methodologies back onto the state. Forensic Architecture ist eine Rechercheagentur, die weltweit Menschenrechtsverletzungen, Umweltskandale oder rassistische Morde untersucht. Den Tod protestierender Studenten in Kolumbien, Folter in Burma, Waffenlieferungen aus Europa an die Kriegsparteien im Jemen, Umweltzerstörungen durch Ölbohrungen in Argentinien und das Vorgehen der israelischen Streitkräfte in Palästina. Finanzielle Unterstützung kommt von Stiftungen. Auch der Europäische Forschungsrat unterstützt einzelne Projekte. Forensic Architecture ist eine Abteilung des Goldsmith College der University of London, einer bedeutenden Kunstakademie. Eyal Weizmann ist dort Professor für Spatial and Visual Cultures, räumliche und visuelle Kulturen, sowie Direktor des Centers for Research Architecture, bekannt als Forensic Architecture. Ja, hallo. Hallo. Eyal. Wilhelmstraße, bitte. Eyal Weizmann ist ständig unterwegs. London, New York, Doha. Alle paar Wochen kommt er auch nach Berlin. Und dann von da, sie warten für mich ein bisschen und ich mache eine neue Adresse in der Hauptbahnhof, okay? Ich nehme meine Tochter mit, die Koffer, ja? Im Uber-Auto auf dem Weg zum Bahnhof erklärt er die Arbeit von Forensic Architecture. I'm an architect. Studied architecture in London. Ich bin Architekt und habe in London studiert. And the first project in which I was using architectural techniques and technologies in order to expose human rights violation was in the context of the Israeli occupation of the West Bank. In meinem ersten Projekt wendete ich Methoden der Architektur auf Menschenrechtsverletzungen Israels in den besetzten Gebieten der Westbank an. Usually we think that the people that violate human rights are politicians or police forces or armies, etc. Es sind nicht nur Politiker, Militärs und Polizei, die Menschenrechte verletzen. But we could show that architects and the design of the built environment can have implications on human rights. Wenn Architekten die Umwelt planen, kann das Auswirkungen auf die Menschenrechte haben. Mit meinen bescheidenen Mitteln als Architekturstudent habe ich nachgewiesen, wie jüdische Siedlungen palästinensische Lebensräume durchschneiden, wie Straßen ihre Städte zertrennen. Die Matrix, wie israelische Kontrolle über das koloniale Projekt Palästina funktioniert. Later on, I have seen that that work that I've done has become and was presented as evidence in the International Court of Justice in The Hague. Meine Arbeit wurde vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Beweis für den illegalen Bau der Mauer in Palästina anerkannt. Architektur wurde zum Beweismittel. And there wasn't architectural evidence around. There weren't experts or forensic analysts dealing with architects. So etwas gab es damals noch nicht. Later on we started to look at traces left at the built environment. We were looking at architectural ruins, buildings, cities, etc., trying to interpret. Später begannen wir auch die Spuren an Gebäuden und Ruinen zu lesen, um herauszufinden, was dort geschehen war. So we were like archaeologists of the present. Wir sind Archäologen der Gegenwart. Das Wort Forensik kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zum Marktplatz gehörig. Denn auf diesem Forum wurden im alten Rom öffentlich Untersuchungen und Gerichtsverfahren durchgeführt. Heute helfen die verschiedenen forensischen Wissenschaften der Polizei. Vom Fingerabdruck bis zur Sprachanalyse eines Erpresserbriefes. Forensic Architecture hingegen ist auf der Spur polizeilicher Ermittlungen und staatlichem Handeln. Im Berlin-Büro rekonstruieren Davide Piscitelli und Dimitra Andriciu die Nacht vom 19. Februar in Hanau. Hätten sich die Gäste der Arena Bar in Sicherheit bringen können, wenn der Notausgang vorschriftsmäßig geöffnet gewesen wäre? Ein Vorwurf steht im Raum. Die Hintertür sei mit Wissen der Behörden verschlossen gewesen, um Razzien in der migrantischen Szene zu vereinfachen. Hätte das Wissen um einen geöffneten Fluchtweg die Menschen gerettet? Für Hanauer Ermittlungsbehörden kein relevantes Thema. Für die Angehörigen der Erschossenen schon. Und damit Gegenstand einer ersten Untersuchung. So they know that he was with a gun. Sie wussten, er hatte eine Waffe? Yes, in maybe, this moment. Maybe better you can show first the actual reconstruction of what happened, mm-hmm. because this is the hypothetical scene. Sure. And then here, and also just to orient yourself a bit, this is the emergency exit. Hier ist der Notausgang. This is the space of the arena bar. This is a storage room. Das ist die Arena Bar. Hier der Abstellraum. Frings that was had a door as well and it was locked as well. Der war auch verschlossen. This is the space that is a lobby between the kiosk and the arena bar. Da ist der Flur zwischen der Bar und dem Kiosk. And here is the parking lot and here is the lobby. Und da der Parkplatz. So essentially the perpetrator comes from here. Der Angreifer kommt von hier. And basically we have this moment where one of the survivors actually of the attack sees the perpetrator with the gun entering the space. Hier der Moment, wo einer der Überlebenden den Täter sieht, mit der Pistole in der Hand. And in that moment, basically, they start moving away from him. Und sie laufen vor ihm weg. Here he enters the kiosk. And then there is a moment where they hear the shots being fired in the kiosk. which is this moment. Und jetzt fallen die Schüsse im Kiosk. Here we have synced everything with the timeline. Here the when the shots that are fired in the arena bar. Das ist alles auf der Zeitspur aufgezeichnet. Die roten Zeichen sind die Schüsse. But it was 9 seconds between Etris, one of the people in the bar, until the perpetrator in the end. Die Menschen in der Bar hatten 9 Sekunden, um sich zu retten. Okay, so that 9 seconds to escape. Die deutsche Niederlassung von Forensic Architecture hat über die Anwälte der Angehörigen die Akten der polizeilichen Ermittlungen erhalten, darunter auch die Aufzeichnungen der Überwachungskameras vom Tatort Arena Bar. Am Computer verfolgen sie den Täter mit der Sig-Sauer-Pistole. Ein Schattenmann betritt den Kiosk. Schüsse. Sekunden verrinnen. Schattenmänner in der Bar laufen in eine Ecke. Weg vom Notausgang, in eine Sackgasse. Forensic Architecture rekonstruierte anhand der Aufnahmen den Tatort am Computer. Dabei stellten sie fest, der offizielle Grundriss ist nicht ganz korrekt. Durch das Zählen von Kacheln an der Wand rechnen die Mitarbeiter die genauen Raumverhältnisse. Auch die Timeline muss korrigiert werden. Die Kamera war auf eine falsche Zeit eingestellt. Wir haben die angezeigte Zeit mit Hilfe von Überwachungsaufnahmen aus der Arena Bar korrigiert. Auf einem der Fernseher in der Bar lief ein Fußballspiel. Wir synchronisierten den Moment, an dem ein Team ihr drittes Tor schießt, mit der Realzeit. Trifft 57. Remo Freuler 3-0. The question of whether the emergency exit was locked is one which hangs over both of them, of course. War der Notausgang verschlossen oder nicht? Die Frage hängt über allem. The 5 young men who were together in the bar when the perpetrator arrived. They have said a number of times that they didn't move toward the emergency exit. They didn't try and escape through the emergency exit because they knew it to be locked. Hamza, Said Etris, Nazar, Momo und Peter, die auch in der Bar waren, als der Täter ankam, haben mehrfach gesagt, sie sind nicht zum Notausgang gelaufen, weil sie wussten, er sei verschlossen. Which is of course a separate question to whether it was locked on that night. Ob er wirklich versperrt war, ist eine separate Frage. But what's doesn't seem to be in question is whether they believed that door to be locked and that they acted as such. Aber sie haben es aus ihrer Erfahrung angenommen und dementsprechend gehandelt. You can move a long way in 9 seconds. 9 Sekunden sind eine lange Zeit. 2 der überlebenden Stammgäste berichteten, die Tür sei nach Bauarbeiten vor 2 Jahren nur mit einem Schlüssel zu öffnen gewesen. Die Polizei habe davon gewusst und es geduldet, um sich bei Durchsuchungen Personal an der Hintertür zu sparen. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft dazu wurde eingestellt. Die Fakten zum Thema Tür seien leider nicht mehr mit ausreichender Sicherheit zu klären, wurde den Angehörigen und der Öffentlichkeit beschieden. So we see that there is an acceleration in the movement of the people inside the Arena Bar. Wir sehen eine Beschleunigung der Bewegung in der Arena Bar. Where they hear the shots and they run. Sie hören die Schüsse und rennen. And as we can see, they are trapped. There is no escape. Sie sind in der Falle, kein Ausweg. So the perpetrator enters. Der Täter kommt. He moves towards them. Geht zu ihnen. And then he starts basically shooting. Und schießt. Davide, Dimitra und Bob haben die Videoaufnahmen in animierte Grafiken verwandelt. Für die Präsentation vor dem Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags setzen sie den Ablauf in einen dreidimensionalen virtuellen Raum um. Das Ergebnis ist eindeutig. Unsere Analyse zeigt also, alle 5 Personen hatten genug Zeit, um durch den Notausgang zu entkommen. Wenn der Notausgang offen gewesen ist und sie das gewusst hätten, dann hätten sie alle den Anschlag überleben können. Forensic Architecture ist kein Labor, sondern ein Studio. Jede Untersuchung wird anders, sinnlich präsentiert und oft als Kunst ausgestellt. So wurde 2017 eine Videoinstallation zu einem Mord des NSU auf der Kasseler Documenta gezeigt. Damit unterscheiden sich ihre Veröffentlichungen deutlich von den 800 Seiten Berichten von Greenpeace, Amnesty International oder anderen Menschenrechtsorganisationen. Man sieht einfach gerne hin, wenn in einem Video palästinensische Kinder Papierdrachen fliegen lassen. We have a long-term partnership with Bedouin Palestinian groups in the Nakab who are claiming for the right to stay. And they have been living in the area for generations. Wir arbeiten seit langem mit Beduinen in der Negev-Wüste zusammen. die seit Generationen dort leben. But the state does not accept that they are permanent dwellers. They say, well, you're Bedouins, so you must be nomads. Aber der Staat leugnet, dass sie dort ansässig sind. Das seien Beduinen, also Nomaden. Though we could show using aerial images from the time of the First World War. In fact, the Bayerische Flugbataillon 304 is one of the first aerial photographers that photographed the desert. And we could see the Bedouins there. Wir aber haben Luftaufnahmen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Das Bayerische Flugbataillon 304 hat die ersten Wüstenaufnahmen gemacht und man sieht darauf die Beduinen. Im Zweiten Weltkrieg haben Briten Fotos von den Äckern und Dörfern der Beduinen aufgenommen. But we need to compare them to contemporary aerial imagery. Aber wir müssen die Aufnahmen mit der Gegenwart vergleichen. Now there is a particularity about that, because if you look at Google Earth, you would see anywhere else in the world at a higher resolution than Israel. Google Earth zeigt zwar die ganze Welt, nur nicht so genau in Israel. And you cannot see the Bedouin villages. In fact, they don't exist on maps. They don't have any infrastructure, roads, clinics, schools, etc. In den Gebieten der Beduinen siehst du keine Infrastruktur, keine Straßen, Krankenhäuser, Schulen. Alles wie weggewischt. And they're kind of like whited out of the map. Eyal Weizmann wurde 1970 in Haifa geboren und setzt sich für die Rechte der Palästinenser ein. In order to bring them back in, we have started a project that we call Community Satellites that is seeming much more ethical for the Bedouin Palestinians who don't trust and don't like airplanes flying over their territories or flying drones, etc. Palästinensische Beduinen mögen keine Flugzeuge oder Drohnen über ihren Köpfen. So haben wir Dorfsatelliten erfunden. Kids are holding kites. The kites are being flying high in the air. There's a lot of wind in that area. Das heißt, Kinder lassen Drachen steigen. The kite is big enough to hold the weight of a small camera that is put on automatic. It takes a photograph every few seconds. Daran waren Kameras befestigt, die alle paar Sekunden Fotos aufnehmen. Damit konnten wir beweisen, dass die heutigen Dörfer und Brunnen schon auf den deutschen und britischen Aufnahmen zu sehen waren. Lange bevor es den Staat Israel gab. See, the villages are still at the place that they were well before Israel was established. Die israelische Regierungspolitik im Negev stellt für die beduinische Bevölkerung eine Belastung dar und setzt sie in unterschiedlicher Weise unter Druck. Die von israelischer Seite, unter anderem dem Minister für Wohnungsbau, angestrebte Umsiedlung der Beduinen in neu entstehende städtische Strukturen in der Negev entspricht häufig nicht ihren traditionellen Lebensgewohnheiten. So antwortete die Bundesregierung unter Angela Merkel 2017 auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke nach den Rechten der Beduinen. And therefore Israel claimed that those people are trespassers, just holds no water. And though in fact the court system where we present those cases in Israel is not very inclined to allow land right or allow land restitution at all. Die Behauptung Israels, dass es sich bei diesen Menschen um Eindringlinge handelt, ist daher nicht stichhaltig. And those cases are often being, you know, sort of thrown out by court for those political reasons. Tatsächlich sind die Gerichte, in denen wir diese Fälle vorbringen, nicht geneigt, Landrechte zurückzugeben. Klagen werden oft aus diesen politischen Gründen abgewiesen. But still, every case, every legal case is like an intensification of research. Trotzdem, jede unserer Untersuchungen bringt uns weiter. We create enormous archives around of evidence, of documents, of photographs, of models, of images, of films around particular cases. And these remain. These remain in a kind of the historical record of histories of people and of particular human rights struggles around the world. Wir schaffen so ein riesiges historisches Archiv über den Kampf um Menschenrechte auf der ganzen Welt. Forensic Architecture präsentieren ihre Ergebnisse bewusst ästhetisch. Der Betrachter soll nahe heran und Spuren erkennen. An der Fassade eines Gebäudes lässt sich vieles ablesen. Vom Klimawandel über eine Veränderung der politischen Lage bis zu Giftgaseinsätzen. And we think that something that we call an investigative aesthetics, that, you know, the use of aesthetic techniques, aesthetic practitioners, filmmakers, architects, artists could work together with lawyers and with scientists. Wir glauben, es gibt so etwas wie die Ästhetik der Recherche. Filmemacher, Architekten, Künstler arbeiten mit Rechtsanwälten und Wissenschaftlern, um Beweise zu präsentieren, die auf andere Art nicht zu erlangen wären. Artists should be looking at images, composing cases, building architectural models, doing edits and films with us, working together with the scientists and the lawyers to produce a really solid case, but one that could also reach the wider public and could change public opinion. Künstler erforschen Bilder, entwerfen architektonische Modelle, machen Filme, die vor Gericht Bestand haben, aber auch die öffentliche Meinung verändern können. So we realized that architectural model is one of the most useful way of making sense of user generated material. Modelle, wie sie die Architektur nutzt, sind eine der besten Methoden, um Amateuraufnahmen einzuordnen. That when you have a multiplicities of videos coming from different perspectives and different directions, that in order to make sense of them, you need to put them within the architectural model and you need to move from one video to the next and see the relations between them. Hat man verschiedene Aufnahmen aus verschiedenen Richtungen und Perspektiven, muss man sie in ein Architekturmodell einordnen. Sehen, was passiert in dem einen Video, was in dem anderen und was ist das Verhältnis zwischen den beiden? What is seen in one? What is unseen? Was sieht man nicht? What is the relation in space and time between information caught in this video and in that video? Wie ist das Verhältnis von Zeit und Raum in den verschiedenen Aufnahmen und ihren Informationen? And the models allowed us to move inside that media space of what German writing philosopher called Walter Benjamin called the Bildraum. The image space of the incident. Ein solches Modell führt uns in das Innere des Medienraums oder, wie es Walter Benjamin ausdrückt, in den Bildraum. Überall, wo ein Handeln selber das Bild aus sich herausstellt und ist, in sich hineinreißt und frisst, wo die Nähe sich selbst aus den Augen sieht, tut dieser gesuchte Bildraum sich auf die Welt. Heißt es bei Walter Benjamin in seinem schwer verständlichen Essay Surrealismus. Es geht darum, wie Kunst ohne zu moralisieren politisch wirken kann. Die moralische Metapher aus der Politik heraus befördern und im Raum des politischen Handelns den hundertprozentigen Bildraum entdecken. So Benjamin. Ein Bildraum kann auch aus Geräuschen entstehen. In Setnaya ist die Stille der Herrscher. Man darf nicht laut sprechen. Deshalb hörst du alles. Auf der Website von Forensic Architecture gibt es ein erschütterndes Video über das syrische Foltergefängnis Setnaya. بيبني تصور للأشكال والأشخاص معتمد على إيش؟ على الأصوات اللي ممكن تصدر أثناء وجود هاي الأجسام اللي الخارجية اللي موجودة معه. Du versuchst dir das Gebäude anhand der Geräusche vorzustellen. Du erkennst jemanden an der Art seiner Schritte. Wenn Blech scheppert, ist Essenszeit. ممكن يعرف مواعيد مثلا الطعام من صوت الأوعية الطعام كذا. Tausende von Syrern verschwanden dort, wurden gefoltert und umgebracht. Forensic Architecture und Amnesty International haben in Istanbul 5 Überlebende getroffen. Sie hatten ihr Gefängnis, jenseits von kleinen Ausschnitten, nie gesehen, da ihnen über Monate die Augen verbunden waren. Trotzdem gelang es, aus den akustischen Erinnerungen die Vernichtungsmaschine Setnaya nachzubauen. Es war völlig still. Kein Geräusch, nur manchmal das Tropfen der Wasserleitung. Wenn wir auf dem Gang verprügelt wurden, da war da dieser Geruch von altem Blut. Die Gefangenen lernten, Geräusche zu deuten ob in den Zellen reihum geschlagen wurde, mit Gürteln, oder ob Köpfe an die Wand geschlagen wurden, wann jemand bewusstlos wurde. In einer Einzelzelle hörst du ständig Geräusche. Wenn ein Truck mit 9 Gefangenen ankommt, für alle Neuankömmlinge gibt es eine Willkommensparty. Wenn du Schreie hörst, weißt du, es sind Neuankömmlinge. Wenn sie nicht mehr schreien, haben sie sich angepasst. Wenn du schreist, schlagen sie noch mehr zu. Erst wenn du still bist, schlagen sie weniger. Und hören dann auf. In einem Istanbuler Tonstudio hat ein Team von Forensic Architecture den Tatort rekonstruiert. Gingen die Wachen schnell? Gab es ein Echo in den Zellen? Sind viele Menschen in einem Raum, gibt es kaum Hall. Einer der Überlebenden erinnert sich an das Zischen des Elektrokabels. Die Autoreifenfolter klingt wie ein Vorschlaghammer. Aus den akustischen Erinnerungen, den kurzen Augenblicken, wo die Gefangenen etwas sehen konnten, Details wie die Anzahl der Kacheln an den Wänden oder der Zahl der Schritte zum Verhörraum, bauten die Ermittler von Forensic Architecture das Innere des riesigen Gefängnisses nach, von dem es keine Fotos oder Zeichnungen gibt. Auf ihrer Webseite geben sie diesem Nichtort eine Gestalt und brachten ihn so ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. And that became a very powerful technique because architectural models have become not only one of the ways of making sense of open source data, but in fact the only way. Architektonische Modelle sind eine mächtige Technik, ja sogar die einzige Methode, um open source Informationen zu einem sinnvollen Ganzen zu formen. We were pioneers in this method and that method became so powerful that it started to be adopted by the UN, by Amnesty International, by Human Rights Watch, by the New York Times, by Washington Post, by BBC Africa, etc. Wir waren da Pioniere und die Methode wurde deshalb von den Vereinten Nationen, Amnesty International und Human Rights Watch übernommen. The New York Times, Washington Post, BBC Africa. We were involved in advising and helping build, you know, similar unit to us in mainstream media like that. Wir haben sie dabei unterstützt und die Medien haben nun ähnliche Arbeitsgruppen wie wir. Die Gerichtsbarkeit der Bühne fängt an, wo das Gebiet der weltlichen Gerichte sich endigt. Wenn die Gerechtigkeit für Gold verblindet und im Solde der Laster schwelgt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Ohnmacht spotten und Menschenfurcht den Arm der Obrigkeit bindet, übernimmt die Schaubühne Schwert und Waage und reißt die Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl. Das ganze Reich der Fantasie und Geschichte, Vergangenheit und Zukunft stehen ihrem Wink zu Gebot. Schreibt Friedrich Schiller in seiner Schrift die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet, 1784. Davon ließen sich viele Agitprop-Regisseure beeinflussen. Das Publikum wurde belehrt, diente Parteilinien, antiautoritären Pädagogen und Tatort-Drehbuchschreibern. Seit einiger Zeit, Jahren, Jahrzehnten, schwer zu sagen, findet man sublime Spuren dieses Ansatzes in der modernen Kunst, bei Performances, Videoinstallationen und in der Malerei. Künstler, die ihre politische Sichtweise mitteilen. You know, there's a problem with political art. Es gibt ein Problem mit politischer Kunst. Sometimes you can go and see exhibitions in museums that are very politically radical, but they're kind of like seen as somehow cultural artifacts. Manchmal sieht man sie im Museum sehr radikal, aber eben doch nur ein Ausstellungsstück. Sometimes I told you before we are invited to present our work in out and cultural places and we think, oh, that's a great way to fund our work. Wir werden manchmal eingeladen, unsere Arbeiten in Museen zu präsentieren. Das ist auch eine gute Art der Finanzierung. But in this case, the invitation to the Whitney Biennale in 2019 presented us with a very different reality. Aber ein Fall war besonders. Da haben wir das Museum selbst untersucht. 2009 wurden wir von der Whitney Biennale eingeladen, etwas beizusteuern. Wir stellten fest, dass im Vorstand der Whitney Biennale jemand saß, der mit der Produktion von Tränengasgranaten an Menschenrechtsverletzungen beteiligt war, auch in Palästina. und ich stellte fest, dass ich selbst sein Gas eingeatmet hatte. We decided to use the exhibition, an exhibition in the museum, to investigate the museum. Wir beschlossen, eine Arbeit über das Museum auszustellen. Computer vision using machine learning begins by training a classifier to recognize objects in images. Bounding boxes and masks tell the classifier where in the image the tear gas grenade exists. Das Programm lernte zu erkennen, wo im Bild ist das gesuchte Objekt, die Tränengasgranate. Für diese Aktion hat Forensic Architecture ein Computerprogramm entwickelt, das das Internet nach Aufnahmen von gewaltsamen Konflikten auf der ganzen Welt durchkämmte. Bürgerkriege, Polizeigewalt, Pushback-Aktionen an Grenzen. Diese Bots lernten dabei mit der Zeit, die von der Waffenschmiede Safariland produzierten Tränengasgranaten Triple Chaser zu identifizieren, wie klein die Aufnahme auf einem Handy-Upload auch war oder wie verbeult die Blechdose in einem Schwenk einer Nachrichtensendung kurz gestreift wurde. This process usually requires a training set of thousands of images. Auf der Website von Forensic Architecture wird der Prozess beschrieben. But we were only able to identify fewer than 100 images of the Triple Chaser online. Das Computerprogramm fand zunächst nicht mal 100 Bilder online. Wir baten Aktivisten, uns verschiedenste Bilder des Triple Chaser zu schicken und erstellten anhand der Spezifikationen im Produktkatalog ein digitales Modell. We set the model against bold pattern backgrounds to ensure that the classifier learns to identify the grenades. Das setzten wir vor verschiedene Hintergründe, farbig oder fett gemustert. Und so lernte das Computerprogramm, den Triple Chaser zu erkennen. While tear gas is banned from use in war. Tränengasgranaten dürfen nicht im Krieg verwendet werden. In den USA, der Türkei, Peru, Irak, Israel, Palästina, Jemen, Bahrain, Tunesien, Guyana, Venezuela, Ägypten und Kanada werden sie von der Staatsmacht gegen Zivilisten eingesetzt. Sie alle wurden von Safariland verkauft. Ein klassischer Fall von Open Source Intelligence, so der Fachbegriff für Ermittlungen aus öffentlichen Quellen. Das gibt es noch gar nicht so lange. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor 1941 hörten amerikanische Nachrichtendienste die Radiosender der Achsenmächte Japan und Deutschland ab. Das gilt als Beginn der Open Source Intelligence, OSINT abgekürzt. Seitdem analysieren Geheimdienste öffentlich zugängliche Quellen, Rundfunk, Tageszeitungen und Magazine. Around the end of the first decade of the 21st century, the technological reality has changed. Ende 2010 hat sich die technologische Realität verändert. Firstly, satellite images became more commonly available, and the social media revolution has begun. And the sites of human rights violations. Satellitenbilder waren leichter zu bekommen, und über soziale Medien verbreiten sich Menschenrechtsverletzungen, auch in Palästina. Etwa durch Aufnahmen von Opfern, Tätern und zufälligen Zeugen. And a lot of the work of analysis was now about interpreting user-generated videos. And this is something that is called now open source analysis. Diese Videos zu analysieren nennt man Open Source Analyse. Mit Google Earth, Webcams, Handyvideos, Facebook, YouTube ist fast die ganze Welt ununterbrochen auf Sendung und damit eine Goldgrube für Informationen, wenn man sie findet. Heute können private Ermittler und NGOs auf Daten zurückgreifen, die bisher den Geheimdiensten vorbehalten waren. Unternehmen bieten Satellitenbilder an, die mit anderen Aufnahmen verglichen werden können. Aus den sozialen Netzwerken oder von Dashcams, also Kameras in der Frontscheibe von Autos. Auch Tinder, eBay und Wetterberichte können Quellen sein. Die Bewegungen von Flugzeugen und Frachtschiffen sind live online auf Webseiten wie FlightAware und Marine Traffic zu sehen. Mit der Wo-Ist-Funktion können verloren gegangene oder gestohlene Apple-Geräte gesucht werden, sodass alle Geräte in Funkreichweite miteinander kommunizieren und ein Netzwerk bilden. Unbemerkt vom Telefonnutzer tauschen die Geräte ihre Standortinformationen aus. Von russischen Soldaten gestohlene AirPods werden so ausfindig gemacht und zeigen die Bewegungen der Armee. Auf privaten Videos verraten blühende Pflanzen die Jahreszeit, Gebäudeschatten die genaue Uhrzeit. OSINT verwendet, wie der Name schon sagt, legales, offen verfügbares Material. Andere Ermittler setzen auf geleakte oder gehackte Informationen. Aus Daten eines Lieferservice wurden die Adressen von Geheimdienstmitarbeitern in Moskau bekannt. Geheimdienste nutzen ihrerseits die Spionagesoftware Pegasus in Handys, um Menschenrechtsaktivisten oder entflohene Frauen von Scheichs aufzuspüren. Die Ermittlungen zur Anschlagsserie in Hanau werden fortgesetzt. Die zweite Rekonstruktion, mit der die Angehörigen der Opfer Forensic Architecture betraut haben, nimmt das Vorgehen der Polizei in den Blick. Dass ein Passant, der den Mörder im Auto verfolgte, vermutlich noch leben könnte, wenn der Polizeinotruf erreichbar gewesen wäre, haben bereits Journalisten enthüllt. Nun geht es um die Frage, mit welcher Energie und Logistik die Beamten den Mann nach 9 Morden in seiner Wohnung zu stellen versuchten. Gegen 23 Uhr erreichte ein erster Streifenwagen das Haus im Stadtteil Kesselstadt. Die Adresse wurde jedoch nicht an den in der Gegend kreisenden Polizeihubschrauber übermittelt. Auch hält sich der Verdacht, dass die Wohnungstür längere Zeit völlig unbewacht blieb. Fakt ist, erst 4 Stunden später, um 3 Uhr morgens, drang ein Spezialkommando in die Wohnung ein. Da hatte der Attentäter längst seine Mutter und anschließend sich selbst getötet. Von den Schüssen im Haus habe man nichts mitbekommen, rechtfertigten sich die Sicherheitskräfte. Forensic Architecture fand ein baugleiches Haus in der Nähe der Wohnung des Täters, wo dieser seine Mutter erschoss, angeblich unbemerkt von seinem Vater im Stockwerk darüber. Das Forensic-Team räumt an einem Wochenende die Wohnung aus. Alle Möbel, Bücher, Teppiche, Bilder, bis nur noch die nackten Wände und bloße Böden bleiben. Dann wurde die Einrichtung der Täterwohnung rekonstruiert. Das Sofa, der Schrank, der Tisch. Jede Kleinigkeit wurde aus Styropor- und Pressspanplatten nachgebaut und an die richtige Stelle verbracht, um dann ein Schussexperiment durchzuführen. Die Schüsse der Sig-Sauer-Pistole des Täters wurden mit dem gleichen Modell in einem Soundlabor von Amendment Research Services in Phoenix, Arizona aufgenommen. 1348. Position Living Room. Measurement 3A. Interior doors open, balcony door closed. Dann wird die Außenakustik berechnet, das Motorengeräusch der Polizeiautos, der alle paar Minuten vorbeifliegende Hubschrauber. Auch hier wird eine sekundengenaue Timeline erstellt. Wann war der Hubschrauber wo zu hören und wie laut? Die verschiedenen Sounds werden kalibriert und ins Verhältnis gesetzt. Waren die Schüsse auf der Straße zu hören? So we're looking at the footage from the police helicopter. You can see it has the watermarks of the Bundesanwalt's investigation here. Polizeiaufnahmen von der Anschlagsserie in Hanau wurden den Anwälten der Angehörigen überlassen. Man hört den Hubschrauber, sieht Lichter, Schemen, Straßen, beleuchtete Fenster. And this tiny bright dot here on the screen, we're talking about a handful of pixels. This is Ratin's car. This is Ratin's car pulled up in his spot. This is the first time that we see it. So this is the first time that we know that he's already gotten home. At this point, the police helicopter has no idea what it's looking at because it's purely coincidental that they've pointed their camera there, as you would hear in the audio. Dieser winzige Punkt ist das Auto des Täters, zufällig von der Kamera des Helikopters aufgenommen. They don't know what they're doing. They don't know where they're meant to be going. Die Polizei wusste in diesem Moment gar nichts. Open Source Investigations werden von NGOs genutzt, um Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und Finanzskandale öffentlich zu machen. Das deutsche Recherchezentrum Korrektiv hat zum Beispiel zum Steuerbetrugsfall Cum-Ex recherchiert oder wie ausländische Pflegekräfte ausgebeutet werden. Russische Blogger haben sich im Conflict Intelligence Team zusammengeschlossen und veröffentlichen die Bewegungen des russischen Militärs. Die Quellen sind dabei online gestellte Traueranzeigen von russischen Frauen, die den Tod ihrer Söhne in Syrien oder der Ukraine beklagen. Satelliten von privaten Unternehmen wie Planet Labs und Maxa liefern Aufnahmen von Truppenbewegungen und Bombardements. Bellingcat wurde vom britischen Netzaktivisten Elliot Higgins gegründet und wurde berühmt für seine Recherche zum Absturz des malaiischen Passagierflugzeuges MH17 über der Ostukraine, bei dem 298 Menschen, darunter 80 Kinder, starben. Bellingcat konnte nachweisen, dass eine russische Bodenluftrakete in das von Rebellen kontrollierte Gebiet gebracht worden war, einen Tag vor dem Abschuss, und danach wieder nach Russland verfrachtet worden war. Bellingcat konnte auch durch Bildabgleich ebenfalls beweisen, dass die Toten in Butscha bereits vor dem Abzug der russischen Armee auf der Straße lagen. Inzwischen werden jedes Jahr tausende junger Menschen in OSINT-Techniken ausgebildet. Zeitungen, IT-Sicherheitsdienste, Brandermittler und Menschenrechtsorganisationen heuern OSINT-Experten an. Die Geheimdienste haben Konkurrenz bekommen. Wie man sieht, haben die eine ziemliche Zeit damit verbracht. Wir haben mit unserem Team in London den Flug des Helikopters in und um die Helmholtzstraße nachgezeichnet. Dimitra ist mittlerweile an dem Moment angelangt, als die Schüsse fielen, mit denen der Täter seine Mutter und anschließend sich selbst umbrachte. And we have created a continuous path of the helicopter, so we can actually see it in 3D space how it moves. Wir haben den Flug des Helikopters als 3D-Bewegung im Computer nachgezeichnet. At what elevation and what is the trajectory that it took? In welcher Höhe bewegte er sich? Was war seine Flugbahn? Now taking this into account, we will use that path. Wir haben nun alle Messungen, um den Geräuschpegel zu bestimmen, wie es sich für die Polizei vor dem Haus angehört haben muss. Auch hier ist das Ergebnis eindeutig und widerspricht in entscheidenden Punkten der Darstellung der Behörden. Anders als die Erkenntnisse zum Fluchtweg präsentiert Forensic Architecture diese Recherche erstmals in einer Kunstausstellung. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass du da bist, Erl Weizmann von Forensic Architecture, Robert Trafford, Dimitra Andritsu, die mir versprochen hatten, dass sie auch hier in der Nähe sind, dort. Und das gesamte Team von Forensic Architecture, Emily Dischen. Im Frankfurter Kunstverein eröffnet die Direktorin Franziska Nori die Ausstellung Three Doors. Das ist ein ganz besonderer Abend und auch eine ganz besondere Ausstellung und eine besondere Eröffnung. Hier werden die Ergebnisse von Forensic Architecture ausgestellt. Es gibt eine riesige Schautafel mit der exakten Timeline der Morde und Videos der akribischen Ermittlungsarbeit. Diese Karte zeigt den Geräuschpegel der Schüsse an. Je dunkler die Färbung, desto lauter das Geräusch. In diesem Radius wäre der Schuss so laut wie ein nah vorbeifahrendes Motorrad gewesen. Die Helikopteraufnahmen spielen eine entscheidende Rolle, um die Bewegung der Polizei nachzuvollziehen. Laut Aussagen der SEK-Beamten haben sie das Haus erst zwischen 0.15 Uhr und 0.30 Uhr umstellt. Aber um 0.25 Uhr, als der Helikopter ein letztes Mal den Schauplatz Helmholtzstraße zeigt, gibt es vor dem Eingang des Hauses immer noch kein echtes Polizeiaufgebot. Hinter dem Haus scheinen gar keine Einsatzkräfte aufgestellt zu sein. Wenn das SEK diese Areale überwacht hätte, so beweist unser Schallexperiment, wären die Schüsse trotz zwischenzeitlicher Nähe des Helikopters deutlich hörbar gewesen. Die Helikopteraufnahmen lassen darauf schließen, dass weder die Vordertür noch die Hintertür von 23.21 Uhr bis mindestens 0.25 Uhr überwacht wurden. Also mehr als eine Stunde lang. In dieser Zeit hätte der Täter einfach sein Haus durch die Vordertür verlassen können. In den Videoinstallationen werden drei Türen geöffnet. Von der Arena-Bar der verhängnisvolle Notausgang, die unbewachte Wohnungstür des Täters und die Zellentür aus Dessau, hinter der 2005 Uri Jallo aus Sierra Leone in Polizeigewahrsam verbrannte. Ein Todesfall, den die deutsche Justiz bis heute nicht aufgeklärt hat. Einem Staatsanwalt, der gegen Polizeibeamte ermitteln wollte, wurde der Fall entzogen. Forensic Architecture analysierte zusammen mit Brandermittlern Rauchspuren, wie sie ein Ermittlungsvideo dokumentierte. Rauch sammelt sich bei einem Brand im geschlossenen Raum zuerst oben und sinkt mit der Dauer des Feuers nach unten. What we could see was that the cell door had a different smoke horizon than the rest of the cells. An der Zellentür hatte das Feuer andere Spuren hinterlassen als im Innern der Zelle. Which indicate that door, the door that led to Uri's cell, was open. Das kann aber nur sein, wenn die Zellentür offen stand. If the door was open, it could not have been Uri that set himself on fire. And there was an involvement of the police. Uri selbst war mit Handschellen an sein Bett gefesselt und konnte die Tür nicht öffnen. Also war die Polizei daran beteiligt. Opfer minderer Bedeutung? Damals wie heute? Bei der Ausstellungseröffnung hält Çetin Gültekin, der Bruder des in Hanau ermordeten Gökhan Gültekin, eine wütende Rede. Ich möchte noch einmal erinnern, wir, die Familien und Überlebenden, haben in den vergangenen 27 Monaten ermitteln müssen, was alles schiefgegangen ist. Es wäre die Pflicht der Polizei gewesen, sofort einzugestehen, dass es beim Notruf ein Organisationsversagen gab. Es wäre die Pflicht der Polizei gewesen, sofort zu thematisieren, dass der Notausgang am zweiten Tatort verschlossen war. Es wäre die Pflicht der Behörden gewesen, sofort kritisch aufzuarbeiten, warum ein psychisch kranker und rassistischer Täter legal Waffen besitzen konnte. Es wäre eine Mindesterwartung an den hessischen Innenminister Beuth gewesen, dass er sich sofort für alle Überforderungen und offensichtlichen Fehler gegenüber den Angehörigen und Überlebenden entschuldigt. Die Mordserie in Hanau reiht sich ein in eine lange Liste rechtsterroristischer Anschläge von Einzeltätern, die sich im Internet radikalisiert haben. Die Psychologin und Netzaktivistin Marina Weißband bezeichnet das als stochastischen Terrorismus. Stochastischer Terrorismus funktioniert darüber, dass es eine allgemein aufheizende Stimmung gibt und dass diese Stimmung gezielt befeuert wird, dass sozusagen allgemein radikalisiert wird, bis irgendwann, irgendwo, irgendjemand zuschlägt. Und vorher kann niemand sagen, wo und wann das sein wird. Aber was man sagen kann, ist, dass es passieren wird, weil es so unglaublich wahrscheinlich wird. 1968 entwickelten Wissenschaftler für die US-amerikanische Luftwaffe ein Datenübertragungssystem, das ARPANET. Daraus entstand das Internet. In diesem Universum gibt es zwei Kräfte. Das der Kontrolle, also des Militärs, der Propaganda, der Manipulation durch Algorithmen von Google, Facebook, Amazon etc. auf der einen Seite. Und es gibt die Fliehkräfte der Freiheit, also die Selbstermächtigung der Blogger, TikToker und Webaktivisten als Medienmacht und Organisationen wie der Chaos Computer Club, Citizen Lab oder Algorithm Watch. Der Kampf zwischen diesen beiden Kräften geht weiter. Open Source Investigations, wie die von Forensic Architecture, sind ein wirkmächtiges Werkzeug der Aufklärung. Forensic Architecture, der Staatsgewalt auf der Spur. Feature von Lorenz Schröter. Der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages wird sich nun auch mit den neuen Erkenntnissen der Aufklärer von Hanau zu befassen haben. Bereits zu Beginn ihrer Arbeit mussten die Abgeordneten zur Kenntnis nehmen, dass 13 Mitglieder des Sondereinsatzkommandos, das die Wohnung des Attentäters stürmen sollte, in rechtsradikalen Chatgruppen aktiv waren. Das SEK wurde mittlerweile aufgelöst. Wann die Aufarbeitung der Morde von Hanau abgeschlossen werden kann, und welche Folgen sie für die Polizei hat, ist noch nicht absehbar. Es sprachen Henning Nören, Nina Weniger, Robert Frank, Michael Rotschopf, Justus Carrière und Sascha Czorn. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Oliver Martin. Regie: Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.